1. So why fewer Trockines rise against Sundit und Wasser am Sieden bringt, Solti got a shinen, M seinen Namen den fein den bekannt zu machen und die Volke in Schrecken zu versetzen. 2. When du fuchst Regen Taten volbrachtist, MIT denen when niemals gerechnet hatten, stiegst de Herob, sodass sogar die Berge vor deiner Gegenwart ins Wanken gerieten. 3. Seit Erzeiten hat niemand gehört oder mit eigenen Augen gesehen, dass es außer dir einen Gott gibt, der so entschlossen für die Genigen handelt, die geduldig auf in Warten. 4. Du kannst den Genigen entgegen, die mit Freud gerechtig keet upten und sich stetzen den Wegerinneten. 5. Wirl sind unrein geworden und selbst an sehr besen Taten gleichen einem schmutzigen Gewand, wer verwelten y Blatter und an sehr verfelungen Trugen ans y der Wind devon. 6. Es gab niemand den mehr, der deinen Namen anrief oder sich bemüht, und dir festzuhalten, da du den angesicht vor uns verborgen und uns der Markt an sehrer eigenen Sunden überlassen hattest. 7. Denik bist du, Jahweh, unser Vater, wer sindler diglich der Tun und du bist unser Bildner, den Wirl sind das Werk deiner Hand. 8. Zern uns nicht als u se, Jahweh, und gedenk nicht uig an Sira should, sundern blicken nadig auf uns, da wir dockel dein Volk sind. 9. Dein heiligen Stadt sind zu einer Wust geworden, Zion liegt verlassen da und Jerusalem ist zu einer Einod verkommen. 10. Unser heiliger und prachtvoller Tempel, in dem unser Vorfahren dich lobten, wird durch Feuers erstort, und als, was uns kostbar war, liegt none in Trummen. 11. Kannst du dich angesichts dieser Zustand immer noch zurückhalten, Jahweh, und wirst du weiterhin schweigen und uns vollkommen niederbügen?